Fuck yeah, das ist Jackson der Don. Wieder back. Fuck yeah, scheiß auf Gangster-Business. Das ist Rap, ich bin back in meinem Jackson-Business. Jetzt werden wieder Zeilen gedroppt, Lines gekonnt, gesetzt vom Check vom Don. Ich bin leider back, yeah. Keskis Pass, wer ist das, was ist hier passiert? Was könnt jetzt noch an? Die Zeiten ändern sich, das kennt man ja. Aber leider wird der Geschmack der Leute immer hässlicher. Scheiß auf Inseln wie Ibiza, scheiß auf Siebener. Ich rap lieber wieder krass und du bleibst Imitat. Scheiß auf Straßen und Cocktails, nein. Life will nicht mit harten Zucken komplett breit sein. Jetzt ist Sensei Kid, ich leb mein Leben bis zum Ende. Kid up Style wie Fashion und geb eins zum Besten, so wie Preisverleiher. Ist ne Kleinigkeit, so unausgesprochen, bosshaft einfach nice zu sein. Hey, ich bin's Jackson mit nem 16er, King Shit. Hey, ich bin's, das ist Jackson, der Shit ist mir wichtig. Hey, ich bin's. Kennst du mich, kennst du this, kennst du Rap, Gangster Rap. Check is back for Rap, die Texte fresh, ey, check das jetzt. Denn Homie, ich bin's.